Die äußere Gottesverehrung ist die Huldigung, die man Gott erweist durch äußere Handlungen und sinnlich wahrnehmbare Dinge. Der Mensch eben Leib und Seele ist. Gibt es denn beides? Eigentlich gibt es keine äußere Gottesverehrung, auch wenn die heiligen Bücher, heilige Schrift so beschreibt, aber die Engel keinen Leib haben, aber insofern es uns betrifft und sehr insofern Gott die himmlische Liturgie bei dem heiligen Johannes gezeigt hat oder dem Propheten Daniel oder was weiß ich, die 24 Ältesten und die Engel, kleidet er also in gewisse Gestalten und Bilder. Ja. Für uns jedenfalls gibt es eine äußere Gottesverehrung, ist notwendig, weil wir eben auch einen Leib haben. Durch äußere Handlungen und sinnlich wahrnehmbare Dinge verehren wir auch Gott.